From that moment on, I understood it and I surrendered. Von diesem Moment an, als ich es verstand und mich hingab, I never again worried about anything in my life. Machte ich mir über nichts mehr Sorgen in meinem Leben. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends, Daniel and Reinhard is once again back here. Hallo Freunde, Daniel und Reinhard sind wieder da. We're going to talk a little bit about surrender, which we've talked several times already. Wir sprechen heute über Hingabe, worüber wir schon einige Male gesprochen haben. Actually really teach about this. Was lehrt die Bibel eigentlich darüber? You know, if you study throughout the whole Bible, you will find that it goes throughout the whole Bible. Wenn du die ganze Bibel studierst, wirst du herausfinden, dass es sich durch die ganze Bibel zieht. The only way that life makes sense is surrender. Und dass das Leben nur in Hingabe Sinn macht. I heard a man, or I read a man, who said that. Ich las das Buch eines Mannes, der Folgendes sagte. He said, from the moment on that I truly understood surrender. Er sagte, von dem Moment an, da ich Hingabe verstanden hatte. Excuse me, people. Entschuldigt mich. From that moment on, I understood it and I surrendered. Von dem Moment an, als ich es verstand und mich hingab, I never again worried about anything in my life. Machte ich mir über nichts mehr Sorgen in meinem Leben. It's a strong statement, huh? Eine starke Aussage, nicht wahr? Now, look at what does surrender really mean? Was bedeutet Hingabe wirklich? Do you know, worship actually means surrender. Weißt du, Anbetung bedeutet eigentlich Hingabe. I did a study in the Bible about worship. Ich machte in der Bibel eine Studie über Anbetung. And I found out something that shocked me. Und fand etwas heraus, das mich schockierte. I could not find one Bible verse that actually connects worship and music. Ich konnte keinen Bibelvers finden, der Anbetung mit Musik in Verbindung bringt. Praise has to do with music. Lobpreis hat mit Musik zu tun. Worship not. Anbetung nicht. Do you know, worship actually is surrender. Anbetung ist eigentlich Hingabe. The person who showed us how surrender truly works is Abraham. Die Person, die uns zeigte, wie Hingabe wirklich funktioniert, ist Abraham. God comes to Abraham. Gott kommt zu Abraham. Says, "Hey Abraham, I am your reward and I am your shield." Hey Abraham, ich bin dein Lohn und dein Schild. And Abraham doesn't say, "Wow, thank you." Abraham sagte nicht, "Wow, danke." He says, "I want a son." Er sagte, "Ich will einen Sohn." I mean, I didn't even have a child. Er hatte kein Kind. So God says, okay, I'll give you a son. Gott sagte, okay, ich gebe dir einen Sohn. Well, 10 years later, he still didn't have a son. 10 Jahre später hatte er immer noch keinen Sohn. You know, I personally don't believe that God wanted him to wait for 10 years. Ich persönlich glaube nicht, dass Gott wollte, dass er 10 Jahre warten musste. I believe that it had to do with Abraham. Ich glaube, dass das etwas mit Abraham zu tun hat. Finally, Abraham believed. Schlussendlich glaubte Abraham. Had a son. Und bekam einen Sohn. Then one day after he has a miracle son, dann eines Tages, nachdem er seinen Wundersohn erhalten hat, God comes and says, kommt Gott und sagt, kill your son. Töte deinen Sohn. What? Was? So he takes his servant, also nimmt er seinen Diener, probably snuck out the back door to make sure that his wife doesn't see that. Wahrscheinlich schlich er sich durch die Hintertür hinaus, damit seine Frau ihn nicht sehen konnte. And then he went away for 3 days and 3 nights. Er ging für 3 Tage und 3 Nächte fort. Finally, after 3 days and 3 nights, he says to his servant. Nach 3 Tagen und 3 Nächten sagt er zu seinem Diener. Stay here with the animals. Bleib hier bei den Tieren. Because me and my son are going to worship. Denn mein Sohn und ich gehen fort, um anzubeten. Worship? Anbeten? Yes. Ja. Then he went with his son. Dann ging er mit seinem Sohn. Tied up the son. Fesselte seinen Sohn. He put him on top of an altar he built. Legte ihn auf den Altar, den er gebaut hatte. Picked up the knife to sacrifice his son. Nahm das Messer, um seinen Sohn zu opfern. So when Abraham said, I'm going to worship, was he lying? Als Abraham sagte, wir gehen anbeten, hat er da gelogen? I do not believe it. Das glaube ich nicht. Because if you study the Bible very carefully, wenn du die Bibel sehr sorgfältig studierst, to worship means a complete bowing down and surrendering. Bedeutet Anbetung eine vollkommene Unterwerfung und Hingabe. So that's what Abraham did. Das hatte Abraham gemacht. God said, hey, I want your son, and there was no discussion, there was no debate, there was surrender. Gott sagte, ich möchte deinen Sohn. Da gab es keine Diskussion, keine Debatte, da war nur Hingabe. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Did Abraham lose in that surrender? Hat Abraham in dieser Anbetung verloren? Neither Abraham lost, nor did we. Weder Abraham noch wir. We gained the name of God through it. Wir haben dadurch einen Namen Gottes bekommen. Jehova Jireh, Gott, der versorgt. So you see, because Abraham was surrendered in his heart, Isaac was not sacrificed. Weil Abraham in seinem Herzen hingegeben war, wurde Isaac nicht geopfert. So listen to this. Hör zu. Romans chapter 12 tells us this. Römer Kapitel 12 sagt uns Folgendes. Give your bodies as a living sacrifice. Stellt eure Leiber als lebendiges Opfer dar. I don't want to give a sacrifice. Ich will keine Opfer geben. You know, and then the Bible tells us that this is our true worship. Dann sagt die Bibel, dass das unser wahrer Gottesdienst ist. You see, true worship is not what you sing to God in a nice meeting. Wahre Anbetung bedeutet nicht, dass du für Gott in einer schönen Veranstaltung singst. True worship is a heart that is surrendered to God's purpose and God's plan. Wahre Anbetung ist ein hingegebenes Herz für die Bestimmung und Pläne Gottes. In reality, it's surrendered to the person called God. In Wirklichkeit ist es eine Hingabe an eine Person mit Namen Gott. Once we surrendered, what is it to worry about? Wenn wir hingegeben sind, worüber sollten wir uns noch Sorgen machen? Once we surrendered, why do we freak out about the future? Wenn wir hingegeben sind, warum sorgen wir uns um die Zukunft? Surrendered people live in a state of constant peace. Hingegebene Personen leben in einem Stadium von ständigem Frieden. They've entered into the rest of God. Sie sind in die Ruhe Gottes eingekehrt. Knowing and understanding that God is a good God and even when bad things happen to me, it's still going to be good. Wissen und verstehen, dass Gott ein guter Gott ist und sogar wenn schlimme Dinge passieren, wird alles gut sein. But on the other hand, auf der anderen Seite haben sie gelernt, Gott so gut zu hören und kennenzulernen, walk in such an intimacy now with God, dass sie mit Gott in so einer Intimität wandeln, they will always have the assurance that the kingdom of God is more powerful than any other kingdom. Dass sie immer sicher sind, dass das Königreich Gottes viel mächtiger ist als irgendein anderes Königreich. Wenn wir wirklich Gott und seinem Königreich hingegeben wären, wären wir wirklich imstande, alles zu ergreifen, was das Königreich anbietet. Ich glaube, dass ein Grund, warum viele Menschen finden, dass es schwer ist, Gott zu hören, they either don't want to hear what he says, ist, weil sie entweder nicht hören wollen, was er sagt, or they're not surrendered. Oder weil sie nicht hingegeben sind. Once you surrender, no matter what God says, it will always be good for you. Aber sobald du hingegeben bist, egal was Gott sagt, wird es immer gut für dich sein. You know, I've seen so many people that are constantly suffering consequences from an unsurrendered life. Ich habe so viele Menschen gesehen, die ständig unter den Konsequenzen aus einem nicht hingegebenen Leben leiden. This is such a lie that a lot of people believe. Das ist eine Lüge, die viele Menschen glauben. That we can live a life that we don't have to surrender. Dass wir ein Leben führen können, ohne uns hinzugeben. The truth is, you can't. Die Wahrheit ist, das kannst du nicht. You think you can, but you can't. Du denkst, dass du es kannst, aber du kannst es nicht. Look, many, many years ago, vor vielen, vielen Jahren, more than 40, probably 45 years ago, vor rund 45 Jahren, I was preaching the gospel on the streets of Austria, predigte ich das Evangelium auf den Straßen Österreichs. A young man, maybe in his 20s, he began to start a discussion with me. Und ein junger Mann, vielleicht in seinen 20ern, fing an, mit mir zu diskutieren. I'll leave alone with the God. Christianity is stupid. Lass mich in Ruhe mit deinem Gott, das Christentum ist dumm. You Christians, you're slaves. Ihr Christen seid Sklaven. You're not allowed to do this, you're not allowed to do that, you can't do the other. Ihr dürft dies nicht tun, dürft jenes nicht tun und auch anderes nicht. I am free. Ich bin frei. I can do anything I want. Ich kann alles tun, was ich will. I said to him, you're not free at all. Ich sagte, du bist überhaupt nicht frei. I'm free, but you are not. Ich bin frei, aber du nicht. No, you're a Christian, you can't do this, you can't do that, you can't do the other, but I can do whatever I want. Nein, du bist Christ, du kannst dies nicht tun, du kannst das nicht tun, aber ich kann machen, was ich will. While we were having this lengthy discussion, he was smoking a cigarette. Während wir die Diskussion hatten, rauchte er eine Zigarette. I said, look. Ich sagte, schau. I'm going to show you that I am truly free, but you are not. Ich zeige dir, dass ich wirklich frei bin, du aber nicht. I said, give me a cigarette and I'll smoke it. Ich sagte, gib mir eine Zigarette und ich rauche sie. But you have to promise me that you're not going to smoke for a week. Du musst mir versprechen, dass du eine Woche lang nicht rauchen wirst. Yes, I would have smoked the cigarette. Ja, ich hätte diese Zigarette geraucht. I have no problems. Ich habe kein Problem damit. Listen, I don't smoke. Aber ich rauche nicht. But I would have smoked it. Aber ich hätte sie geraucht. You know, he looked at me, he said, dann schaute er mich an und sagte, I can't do that. Ich kann das nicht. He said, you're right, I'm not free. Er sagte, du hast recht, ich bin nicht frei. Think about it. Denk darüber nach. We have believed the lie that if you don't surrender and do whatever you want, we are free, but we are not. Wir haben die Lüge geglaubt, dass wir frei sind, wenn wir uns nicht hingeben und machen, was wir wollen, aber das sind wir nicht. Abraham was free. Abraham war frei. He didn't freak out about losing his son. Er ist nicht ausgeflippt, weil er seinen Sohn verlieren könnte. He didn't worry about the future. Er machte sich keine Sorgen über die Zukunft. Hebrews 11 tells us exactly why he could do that so easily. Hebräer 11 zeigt uns ganz genau, warum er das so leicht zustande brachte. Because he believed that as long as he surrendered, God would resurrect Isaac from the dead. Weil er glaubte, dass solange er sich hingab, Gott Isaac von den Toten auferwecken würde. You see, surrendered people are not afraid to let go of their Isaac. Pessoas let go of their Isaac? Yeah. Hingegebene Menschen haben keine Angst, ihren Isaac zu verlieren. Because they know a good God will always give me everything that I need. Denn sie wissen, dass ein guter Gott ihnen immer alles geben wird, was sie brauchen. Unsurrendered people hold on to the Ishmael and will fight to keep him. Nicht hingegebene Menschen halten fest an ihrem Ismael und kämpfen, um ihn zu beschützen. Denn hier herrscht keine Hingabe und Vertrauen darauf, dass Gott ein guter Gott ist. Ich muss es schaffen, ich muss es schaffen, ich. So, the way of surrender is the way to victory. Der Weg der Hingabe ist der Weg zum Sieg. The way of surrender is the way to freedom. Der Weg der Hingabe ist der Weg zur Freiheit. Those who are truly free are the people who've been learned to live in surrender. Diejenigen, die wirklich frei sind, sind die, die es gelernt haben, in Hingabe zu leben. Free of the opinion of others. Frei von der Meinung anderer. Free of being controlled by circumstances. Frei davon, von Umständen beherrscht zu werden. Free to love. Frei, um zu lieben. Even those who hate them. Sogar diejenigen, die sie hassen. So, also, surrender is worship. Hingabe ist Anbetung. Let's worship God every day. Lass uns Gott jeden Tag anbeten. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. I hope you enjoyed it. I hope you learned something. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast was gelernt. Share it with your friends. If you haven't subscribed, please subscribe. Teile es und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Thank you. Danke.